Erster, dreh dich um, Sulamit, dreh dich um. Wir wollen dich sehen. Was wollt ihr an Sulamit sehen? Wollt ihr ihren Tanz sehen? Zweiter, deine Füße in den Schuhen sind schön. Du bist eine edle Frau. Deine Hüften sind schön geformt. Sie sind wie Schmuck, den ein Künstler macht. Dritter, dein Schoß ist wie eine runde Schale. Dort ist immer guter Wein. Dein Bauch ist wie ein Haufen Weizen. Lilien sind Ringscherum. Vierter, deine Brüste sind wie zwei junge Rehe. Sie sind wie Zwillingsgazellen. Fünfter, dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind wie Teiche in Hesbon. Sie sind am Tor von Bata Abim. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm. Er blickt nach Damaskus. Sechster, dein Kopf ist wie der Berg Karmel. Dein Haar ist wie Purpur. Ein König ist gefangen von deinen Locken. Siebter, du bist so schön und lieb. Meine Liebe, du bist voller Freude. Achter, dein Körper ist wie eine Palme. Deine Brüste sind wie Trauben. Neunter, ich will auf die Palme klettern. Ich will ihre Zweige halten. Deine Brüste sollen wie Trauben am Weinstock sein. Der Duft deiner Nase ist wie Äpfel. Zehnter, dein Mund ist wie der beste Wein. Er fließt sanft für meinen Geliebten. Er gleitet über Lippen und Zähne. Elfter, ich gehöre meinem Geliebten. Er sehnt sich nach mir. Zwölfter, komm, mein Geliebter. Wir gehen aufs Feld. Wir bleiben bei den Zypressenblumen. Dreizehnter, wir gehen früh zu den Weinbergen. Wir sehen, ob die Reben wachsen. Wir sehen, ob die Blüten offen sind. Wir sehen, ob die Granatäpfel blühen. Dort will ich dir meine Liebe geben. Vierzehnter, die Liebesäpfel riechen gut. An unseren Türen sind viele gute Früchte. Ich habe frische und alte Früchte für dich, mein Geliebter.